Obviamente. Bei Hof hat man das noch nicht bemerkt, aber in den Kaffeehäusern von Wien, da weiß das jeder. Was steht denn für Tor? Wie schmeckt der Debouillon? Spielt irgendwer mit Lescat? Mein Gott, ist öder Fahrt. Unsere junge Kaiserin weint den ganzen Tag. Sie ist nicht mehr, seit sie ihr Kind verlor. Eine Melange. Schwanger ist sie wohl auch. Sie zeigt nicht mehr den Bauch. So lange zwirren wir schon den Erben für den Thron. Im Zirkus Renz war sie neulich zu Gast. Der Mutter des Kaisers hat's gar nicht gepasst. Na und wenn schon. Wissen alles und nichts, hocken dabei gerade im Tempo, schlagen die Zeit tot. Tag aus, Tag ein. Wieder ein Jahr vorbei. Das ist mir einerlei. Wir haben ein Konkordat. Wer spielt heute mit mir Skat? Unser junger Kaiser zeigt nicht viel Geschick. Jedenfalls nicht in der Politik. Ein Likör? Der letzte Krieg um die Krim hat uns neutralisiert. Und jetzt ist Österreich politisch ganz isoliert. Frankreich, England, Russland stehen in einer Front. Und jetzt gibt es Krieg mit Piemont. Na und wenn schon, wir sitzen im Café aus und erwarten in die Apokalypse. Diesmal war es ein Sohn, wer hätte es geglaubt? Ja. Und da findet man gleich der Mutter geraubt. Ich habe erfahren, sie mag die Madian. Denkt sie liberal, ist sie radikal, sie ist eine seltsame Frau. Na und wenn schon, und sie Apokalypse. Rudolf, zum Welken, hatte die Mutter im Wochenbett eine schreckliche Vision. Sie sah rote Fahnen, Massen von Menschen am Ballhausplatz mit Fäusten sie bedrohen. Sie sah Barrikaden. Und darauf den eigenen Sohn als Führer der Revolution! Herrlich, exzentrisch, schön dekadent! Österreich braucht jetzt ein Parlament! Na und wenn schon, wir sind in dem Café aus rum und erwarten wir die Apokalypse! Na und wenn schon, wir sind in dem Café aus rum und erwarten wir die Apokalypse! Weil uns Staat ist nicht so. Thank you.